Aufgabe 6.2 B. Frau Schumacher ruft im Reisezentrum der Deutschen Bahn an, um sich nach Zugverbindungen von Köln nach Hannover zu erkundigen. Hören Sie zu und notieren Sie. Zu manchen Punkten bekommen Sie vielleicht keine Informationen. Reiseauskunft der Deutschen Bahn Köln. Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte gern eine Zugauskunft. Ich brauche eine Bahnverbindung am Donnerstagmorgen nach Hannover. Um wie viel Uhr möchten Sie fahren? So gegen 9 Uhr. Einen Moment bitte. Da fahren Sie um 9.13 Uhr mit dem Intercity 2141 ab Köln über Dortmund und kommen um 12.18 Uhr in Hannover Hauptbahnhof an. Gibt es auch einen späteren Zug? Ja, es gibt auch eine Verbindung um 9.48 Uhr über Wuppertal mit Ankunft in Hannover um 12.28 Uhr. Das ist ein ICE. Der nächste fährt um 10.48 Uhr, ebenfalls über Wuppertal und kommt um 13.28 Uhr in Hannover an. Ist das auch ein ICE? Ja. Muss man umsteigen oder sind es direkte Verbindungen? Alle drei Züge sind direkte Verbindungen. Sie müssen also nicht umsteigen. Ja, das hört sich gut an. Ja, dann werde ich wohl den Zug über Dortmund nehmen. Da ist die Reisezeit zwar etwas länger, aber ich komme um gegen 11:45 in Hannover an. Ich danke Ihnen für die Auskunft. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.